Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Das Thema nach wie vor eigen, anders und knapp am Mainstream vorbei. Musik aus Portland, Oregon. Am Mikrofon Thomas Helber. Stephen Malkmus hat als Sänger der Gruppe Pavement schon Indie-Geschichte geschrieben. Es ist so etwas wie die Vorzeige-Indie-Band von Portland gewesen. Aber auch nach deren Auflösung war Malkmus entweder solo oder mit den Jigs zusammen aktiv. Gäbe es einen Touristenführer durch das alternative Portland, da wäre Stephen Malkmus sicher eine Station dessen. Wir hörten den Song Black Book. Stimmungswechsel. Pink Martini, so nennt sich ein Mini-Orchester aus Portland. Bandleader der amerikanischen Neo-Easy-Listening-Kombo ist Pianist Thomas Lauderdale. Er hat die Formation 1994 gegründet und seitdem auf vielen Konzertbühnen dieser Welt gestanden. Auf dem Album Splendor in the Grass geht es wieder durch viele Kulturen. Chansons in Spanisch, Englisch, Französisch werden mit dem typischen Big Band-Sound garniert. Hören wir den Song But Now I'm Back. Hier sind Pink Martini. please, please open the door. I brought you flowers, been waiting hours, can't stand it anymore. So here's what happened when you were napping. I just went out for a snack. I was feeling famished and then I vanished. But now I'm back. Now he's back. Had a snack. Now he's back. My heart is burning for that love of ours, yearning for that sea of stars. Let me in so I can prove to you that no one else can love you, girl, the way that I do. Oh, how I miss ya. I wanna kiss ya and hold you close from dusk until dawn. So let's just make up, and when you wake up, I promise not to be gone. You know I love ya, dream only of ya, so please, please cut me some slack. I went away just a couple of days, but now I'm back. Now he's back. Cut me slack. Getting late and my boys are waiting. Gotta get something to eat. Better go now, hope you know now. I love you, that is a fact. Gotta hurry, but don't you worry, baby, 'cause I'll be back. He'll be back. It's a fact. Trust me, baby. He'll be back. This time I mean it. It's a fact. Look, the guys are waiting in the car. I gotta go. He'll be back. Hey, you don't have any cash, do you? Don't attack. You know, just a 20 or something. It's a fact. Look, if you don't want to see me, you can slip it under the door. He'll be back. It's a fact. Can I get you anything? He'll be back. I'll be back. It's a fact. You'll see. He'll be back. It's a fact. He'll be back. Eine der Vorzeigebands aus Portland, die es auch schon in die Charts geschafft haben, sind Everclear. Die Band, die in erster Linie aus Sänger Art Alexakis besteht, hatte in den 90ern einige erfolgreiche Alben am Start, um dann wieder in der Versenkung zu verschwinden, um dann wieder mit anderen Mitgliedern außer ihrem Frontmann aufzutauchen. Beziehungsweise ihr Frontmann war der Einzige, der noch dabei war. Alle anderen Bandmitglieder waren ausgetauscht. Hören wir vom Album So Much for the Afterglow den Song Amphetamine. She wants. party and I took her home. She is the saddest girl that I had ever known. Yeah, she wakes me up in the middle of the night just to tell me everything will be alright. Amy smiles at me, tells me everything will be alright. Yeah, Amy smiles at me, tells me everything will be alright. Yeah, I tell myself the same damn thing every day. Ooh, everything will be alright. Ooh, everything will be alright. Everything gonna be alright. All the hands are pointing up. Ich habe schon mal erwähnt, abgesehen, dass der Sampler To Elliot from Portland viele alternative Versionen von Elliot Smith Songs enthält, ist er eine gute Wahl, unbekannte Bands aus Portland zu entdecken. Aufgefallen auf dem Sampler sind mir The Helio Sequence, die es auch schon seit Mitte der 90er gibt, und mit ihrer Version des gerade gehörten Songs Satellite. Ein weiterer Name aus dem Indie-Kosmos Portland ist Grouper. Dahinter steckt die Musikerin Liz Harris, die mit Gitarrenklängen und Klangschleifen arbeitet und irgendwie die Aufmerksamkeit von DJ Anders Trentemøller aus Dänemark erregte, der sie direkt auf seinem Sampler Harbor Boat Trips veröffentlicht hat und sie somit einem europäischen Publikum präsentierte. Hören wir Grouper mit Heavy Water. Thank you. Mir persönlich hat die Musik der Gruppe Wipers immer viel bedeutet. Dann gerieten sie irgendwie in Vergessenheit, bis ich die Wipers CD-Box mit all ihren Alben wieder irgendwo entdeckt habe. Ich war sehr überrascht, wie frisch die Wipers in meinen Ohren immer noch klangen. Sie hatten die Punk-Attitüde, aber das war es eigentlich nicht, was den Sound von Sänger und Gitarrist Greg Sage ausgemacht hat, sondern eher sein Gitarrenspiel und sein Gespür für Drama. Hören wir vom ikonischen Album Youth of America, das 1980 erschien und Portland ganz oben auf die Landkarte des Indie-Rocks hiefte, den Song When It's Over. Stars of Track and Field ist eine Band aus Portland, die wie viele von dort auf den internationalen Durchbruch hoffen. Ihre dritte CD, A Time for Lions, erschien 2009. Eingängige und melodische Gitarrensongs. Diese Gruppe hätte gut in das Vorprogramm von Bands wie Coldplay gepasst. Hören wir Stars of Track and Field mit The Breaking of Waves. Slow-mo cameraman caught up, raced in a frenzy. Two times at a lens speed sees. Relax and have a laugh. Live in photograph cut out. The monsters live in your trash now. It's all I can see. It's the brain. Der Grund, warum der ehemalige Smiths-Gitarrist Johnny Marr, der ja eigentlich aus Manchester stammt, des Öfteren im Netz als Bürger von Portland auftaucht, ist, dass er mal Mitglied der Band Modest Mouse war, die mit ihrem letzten Album tatsächlich in den amerikanischen Charts gelandet sind. Es gibt schöne Artikel im www, warum Portland das Mekka der Indie-Bands ist. Es scheint eine unglaublich gute Infrastruktur zu herrschen, sodass auch bekanntere Bands aus L.A. und anderen Metropolen überlegen, ob sie nicht ihre Zelte in Portland aufschlagen. Wir bleiben bei Modest Mouse, ein Porträt des Sängers Isaac Brooks, hängt sogar im Zimmer des Bürgermeisters von Portland. Das sagt doch eigentlich alles. Hier sind Modest Mouse mit Autumn Beds. We won't be sleeping in our autumn beds. We won't be sleeping in our autumn beds. Sleeping in our autumn. came. I kissed our stuck with dear again. So many times that they hurt their back. As sure as clocks are bleeding town, we'll show up early just to wait in line. We won't be sleeping, we won't be sleeping, we won't be sleeping. Our case is drawing to an end. Listen, guilty so many times. All I heard was just the buzzing lights. As sure as lead sinks were the same, with just more laundry that they need to hang. We won't be sleeping in an hour. Keine der Portland-Bands ist sich für eine Karikatur zu schade, egal ob in der Serie Portlandia oder bei den Simpsons. Die Band The Decemberists kündigt die Simpsons-Folge, in der sie einen Teil der Musikszene von Portland darstellen, ganz stolz auf ihrer Website an. Hören wir The Decemberists mit The Rake Song. Thank you. Zurück zu den Shins aus Portland. Port of Morrow nennt sich ja letztes Album und orientiert sich an zeitlosen Popsongs, die immer einen ganz eigenen Charakter haben, der die Shins wirklich ausmacht. Hören wir die Shins mit The Rifle Spiral. Aber in der Zeit in den 90ern, da waren die Dandy Walls das Aushängeschild des Portland Sounds. Unverschämt eingängig, unverschämt rockig, unverschämt anpassungsfähig. Vor allem der Werbespot eines bekannten Mobilfunkunternehmens brachte einen Song in den 2000ern nach vorne. Es handelt sich um Bohemian Like You. Es ist der bekannteste Titel der Dandy Walls. Sicher nicht der beste, aber hat dafür gesorgt, dass die Band heute noch ihre Fanbase hat.

Ein weiterer Song der Grand Lady des Alternative Folks, Laura Gibson aus Portland, mit dem Titelstück ihres aktuellen Albums. Nochmal zurück zum Mundo, das sich auch in Portland niedergelassen hat. Ihr Album Circles ist unglaublich psychedelisch und kommt mit minimaler Rhythmik, sägenden Gitarren und Keyboard-Sounds hin, die auch den Hit Silver Machine von Hawkwind toll veredelt hätten. Hören wir den Song Sparks. Das war es auch schon fast in diesem Soundcheck, in dem es um die alternative Musikszene der amerikanischen Stadt Portland ging. Die Bands, die ich präsentiert habe, sind eigentlich nur die Spitze des Eisberges. Es gibt so einige mehr und es wird sicher noch viel mehr geben. Enden möchte ich mit einem Künstler aus der winzigen Elektronikszene Portlands, die sich sicher neidvoll ins Indie-Lager da dort hinüberschaut. Hören wir Copy mit Breakfast. Thomas selber mal am Mikro und sagt jetzt schon mal Tschüss.